بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على آخر النبيين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، wir machen weiter mit der Frage Nummer 123 und 124, wo es die Brücke geht, die über die Hölle geschlagen wird und zum Paradies führt, die sich As-Sirat nennt, im Arabischen As-Sirat, die Brücke. Da sagt in dem einen bringt der Beweis des Koran, in dem anderen ein Beweis aus der Sunna, wie er es sonst auch immer macht. Er sagt, und es gibt keinen unter euch, der nicht daran vorbeigehen würde, an der Brücke oder darüber vorbeigehen würde. Dies obliegt deinem Herrn, unabänderlich beschlossen, hierauf erretten wir diejenigen, die gottesfürchtig waren, und lassen die Ungerechten in ihr auf den Knien zurück. Ja, also im Feuer hier in dem Fall. Und er sagt, am Tag, da du siehst, wie die gläubigen Männer und den gläubigen Frauen ihr Licht vorauseilt, und ebenso zu ihrer Rechten, ihr Licht, ein Nur vorauseilt auf der Brücke, die frohe Botschaft für euch heute, Gärten durcheilt, von Bächen ewig drin zu bleiben, das ist der Großartige erfüllt. Der zweite Vers deutet indirekt darauf hin, der erste direkt. Und das ist soweit in Ordnung. Dann geht er bei der Nummer 124 in die Hadith ein, oder in einen Hadith zumindest. Er sagt, es gibt viele Hadithe bezüglich des Themas. Eins davon ist folgender. Der Herr Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, anschließend wird die Brücke über die beiden Abgründe der Hölle gelegt. Da werden sie sagen, O Allah, rette uns. Da fragte ein Mann, O Gesandter Allahs, was ist die Brücke? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam erwiderte, diese ist aus schlüpfrigem Schlamm, auf der sich Haken, Zangen und Stacheln befinden. Ähnliche Stacheln sind in Najd zu finden, ja? Ein Ort in der Mitte der arabischen Halbinsel, mit dem Namen As-Sa'dan, ja? Ähnliche diese Stachelpflanzen. Der Gläubige wird passieren wie das Augenzwinkern, wie der Blitz, wie der Wind, wie die Vögel, wie die schnellen Pferde, wie andere Reittiere, also das sind Arten. Je nachdem, wie dein Iman war, desto besser, stärker und höher dein Iman war, desto schneller gehst du über diese Brücke und desto besser für dich. Einige werden gerettet und in Sicherheit gebracht werden, andere werden zerkratzt und freigelassen und andere werden ins Feuer geworfen, schließlich werden die Gläubigen vom Feuer gerettet. Der Hadith befindet sich bei Bukhari und Muslim. Und Abu Sa'id al-Khudri sagte, mir wurde berichtet, dass die Brücke feiner als ein Haar und schärfer als ein Schwert sei. Das ist Aussage von Abu Sa'id al-Khudri. Und das ist, was am bekanntesten ist, feiner als ein Haar und schärfer als ein Schwert. Er sagte, mir wurde berichtet, nur weiß man nicht, wer es ihm berichtet hat. Aber solche Angelegenheiten sind normalerweise Ilmul Ghaib, und Ilmul Ghaib, die Sahaba können nichts von sich selber so etwas sprechen, sie würden auch nie etwas sagen. Ja, ich habe mal gehört, über eine Sache, die Aqida betrifft. Na, was die Brücke angeht, meine geehrten Geschwister, ganz kurz noch dazu. Sie wird übers Feuer gelegt, und je stärker dein Glaube, je größer, desto schneller passierst du die Brücke, und desto wenig passiert dir sozusagen. Was diejenigen angeht, die Sünden haben, die nicht so viel Iman haben, die vielleicht Heuchler sind, sie werden die Brücke nicht passieren. Oder sie werden sie schwer passieren. Sie werden auf dem Weg dahin, also darüber, leiden. Manche fallen runter ins Feuer, zahlen ihre Schulden sozusagen, und dann versuchen sie es erneut, bis Allah subhanahu wa ta'ala ihnen den Durchgang gewährt. Subhanallah. Bis es heißt, schließlich werden die Gläubigen vom Feuer gerettet. Aber bis dahin, Allahu musta'an. Auf jeden Fall, As-Sirat ist Haq. Das ist, was die Aqida von Ahl Sunnah wal Jama'ah ist, dass wir an die Brücke glauben, so wie sie uns beschrieben wurde, und dass jeder Gläubige sie passieren wird, und dass jeder, je nachdem, wie sein Iman war oder ist, in dieser Geschwindigkeit über die Brücke gleiten wird, reiten wird, rennen wird, vielleicht kriechen wird. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns von jenen machen, die wie ein Blitz darüber gehen. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum.